Zu Hause ist der Sklave und nicht geachtet, von den Eltern nicht respektiert, verbal ausgeschlachtet. Depressionen von seiner Angst entfacht, von Albträumen gejagt, mitten in der Nacht. Und der Junge kann sich nicht wehren, traut sich nicht zu schreien oder zu beschweren. Er kann sein Glas voll Leben in einem Zug leeren. Und ob er dieses Jahr überlebt, steht in den Sternen. In der Schule wird er abgestempelt von Lehrern und von Schülern. Als Außenseiter am Rand des Lebens abgestellt. Und der Junge kann sich nicht wehren, traut sich nicht zu schreien oder zu beschweren. Er kann sein Glas voll Leben in einem zu klären. Und ob er dieses Jahr überlebt, steht in den Jungen auf der Welt. Dies war das letzte.